Wunderbar. Das dritte J, also jetzt haben wir zwei Jes, ja? Jakob und Jabez. Und der dritte, sein Name heißt, der Herr richtet, ist Josaphat. Der König, der den Herrn nachfolgte, der musste auch gelöst werden, bis er siegreich beten konnte. Er musste gelöst werden von eigener Kraft und eigenes Wissen. Ich habe immer eine furchtbare Angst, wenn ich Gottes Kinder beten höre, Herr, gib mir doch Kraft. Denn dann kommst du vom Gebet weg. Es können nur die Hilflosen, die Kraftlosen beten. Merkt euch das. 2. Chroniker 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft. Das ist Nummer 1. Wieder diesen großen Hafen. Nummer 2. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist, also was ist das? Das ist kraftlos und ratlos. Ja, mein lieber Josaphat, dann kann Gott dich nicht brauchen. Nein, dann kann Gott dich gerade brauchen. Dann kannst du siegreich beten. Sondern unsere Augen sehen nach dir. Wunderbar. Gelöst müssen wir werden von der Kreatur. Gelöst von der Selbstzufriedenheit. Gelöst vom eigenen Können, von eigenen Kraft und Wissen. Und da sind wir gar nichts mehr. Und da sind wir schwach, aber dann sind wir umso mehr angewiesen auf die unbegrenzte Allmacht Gottes. Und dann wird Gott Wunder der Gnade tun. Ja, nun habe ich euch das Positive gesagt. Aber mich bewegt eine gewaltig wichtige Frage. Was sind die Ursachen in dein Leben, dass du die Macht des Gebetes nicht praktisch erlebst? Ich will dir die Ursache sagen und der Herr möge Gnade schenken, dass du willig bist. Diese Ursache durch Beugung und echte Buße wegzutun. Der Herr Jesus sagt in Markus 11, Vers 25, wenn ihr steht und betet, so vergebet, so ihr etwas wieder jemand habt, auf das euch euer Vater im Himmel auch euch vergeben, eure Fehler. Der Herr ruft also diejenigen, die beten, zu. Halt einen Augenblick mit beten, halt. Wenn du da stehst und betest, so vergebet, so ihr wieder jemand etwas habt. Wenn du in deinem Herz ein Groll duldest, gegen einen Mitmenschen, gegen einen Bruder oder eine Schwester, ein Kritik behältst in deinem Herzen, dann kannst du die Macht des Gebetes nicht erleben. Dann bist du gelähmt. Ich muss dir sagen, wenn du das duldest in dein Herz und nicht sofort vergibst, dann kann der Herr dich nicht vergeben und dann kannst du überhaupt nicht beten. Du kannst kein machtvoller Beter werden. In Gottes Augen ist Unversöhnlichkeit ein Gräuel. Und beruf dich jetzt bitte nicht auf all die Menschen, die dich Unrecht getan haben. Denn der Herr hat viel mehr Unrecht gelitten. Aber er schaut nicht wieder daar gescholten ward, sondern stellt es alles dem heim, der er recht richtet. Die zweite Ursache, warum deine Gebetsflügel lahm sind, dass du nicht beten kannst, das ist, dass du zu viel arbeitest. Verstehe mich recht gut? Arbeiten ist heilige Pflicht, aber es ist nicht der Wille Gottes, dass du so völlig in der Arbeit aufgehst, dass dein Gebetsleben dadurch Schade leidet. Und diesbezüglich müsst ihr mal gut studieren, was in Jesaja 55, Vers 2 bis 3 geschrieben steht. Warum zählt ihr Geld da, da kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Hört mir doch zu. Vers 3. Neiget eure Ohren her, kommet her zu mir, höret, so wird eure Seele leben. Oh, das ist das Primäre. Aber das ist das Dritte, was ich sagen muss. Das allerschlimmste Hindernis für mächtiges Gebet ist, dass du selbst, und ich traue mich, das Wort fast nicht auszusprechen, ein Abtrünniger bist. Ja, was ist denn eigentlich ein Abtrünniger? Das ist kein Ungläubiger. Es ist ein Gotteskind, das von seiner entschiedenen Stellung, den er zum Herrn hatte, abgewichen ist. von solchen, die früher das Gebetskämmerlein häufig besuchten, aber jetzt nur noch flüchtig beten. Diesen nennt der Herr Abtrünnigen und im Psalm 68, Vers 7 heißt es, Gott lässt die Abtrünnige bleiben in der Dürre. Und darum hat der Herr ein Gräuel, ein Abscheu von solchen Menschen. Er nennt sie lau. Und er sagt von die Laue in Offenbarung 3, Vers 15, ich will euch aus meinem Munde speien. Und ich muss euch das jetzt sagen, obwohl es mir schwer ist, das zu sagen. Aber ich muss es sagen, denn wenn ich es nicht sage, dann werde ich selbst schuldig. Ich sehe, dass die Abtrünnige die meist verhärteste Leute sind. Und dann ruft der erhöhte Herr in Offenbarung 2, Vers 5. Gedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, wo aber nicht, und jetzt höret, wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Mein Bruder und meine Schwester, verlangst du danach, ein machtvoller Beter zu werden, aber kämpfst und ringst du vergeblich danach, ein machtvoller Beter zu werden. Es kommt daher, weil du ein Abtrünniger geworden bist, weil du wieder begonnen bist, auf beide Seiten zu hinken. Ich will es auch zusammenfassend so sagen, mit dem Wort Jesu aus Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Es steht in Jesaja 44, Vers 28, der ewige Gott wird nicht müde und matt, und doch wird er müde von eines. Denn da habe ich das Entsetzliche gelesen. Jesaja 1, Vers 14 und 15. Meine Seele ist Feind eurer Neumunden und Jahrfesten. Ich bin ihrer überdrüssig. Ich bin's. Müde zu leiden. Und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Vers 18. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Und wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wollen werden. Willst du ein mächtiger Beter werden? Willst du dann in echte Buße vor dem Herrn kommen? Denn er sagt in sein Wort, er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Gelobt sei sein Name.